nie gesehen. Und ich weiß nichts von dir. Du hast sehr viel geschrieben in deiner Welt weit weg von hier. Von all den schönen Dingen, die realistisch sind, die uns nicht zum Lachen bringen und wir weinen wie ein Kind. Die dich zu ihr führen.